Theil 1, Kapitel 14 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Teil 1, Kapitel 14. Der schwarze Strom. Der vom Wasser bedeckte Teil der Erdoberfläche wird auf 3.008.132.558 Quadratmyriameter, das heißt über 38 Millionen Hektare, angeschlagen. Diese flüssige Masse enthält 2.250 Millionen Kubikmeilen und würde eine Kugel mit dem Durchmesser von 60 Lyoes bilden und einem Tonnengewicht von 3 Quintillionen. Um diese Zahl zu begreifen, muss man sich sagen, dass sich die Quintillion zur Milliarde verhält, wie die Milliarde zur Einheit. Das heißt, dass ebenso viele Milliarden in einer Quintillion enthalten sind, als Einheiten in einer Milliarde. Diese Wassermasse nun ist ungefähr ebenso viel, als in allen Flüssen der Erde während 40.000 Jahren fließt. Zur Zeit der geologischen Epochen folgte auf die Periode des Feuers die des Wassers. Der Ozean bedeckte anfangs alles. Darauf traten in der Übergangsepoche die Bergspitzen hervor, die Inseln tauchten auf und verschwanden wieder bei teilweisen Überschwemmungen, zeigten sich von neuem, setzten sich aneinander an, bildeten Kontinente und endlich gewannen die Länder die feste Gestalt, wie wir sie jetzt geografisch kennen. Das Feste hatte dem Flüssigen 37.657 Quadratmeilen abgewonnen, im Betrag von 12.916 Millionen Hektaren. Gemäß der Gestaltung der Kontinente wurden nun die Meere in die 5 großen Teile geteilt: das nördliche und südliche Polarmeer, der Indische, Atlantische und Stille Ozean. Der letztere, der sich von Norden nach Süden zwischen den beiden Polarzirkeln und von Osten nach Westen zwischen Asien und Amerika 145 Längengrade weit erstreckt, ist von allen Meeren das ruhigste. Seine Strömungen sind weit und langsam, Ebbe und Flut mäßig, Regengüsse reichlich. Diesen Ozean sollte ich unter den seltsamsten Bedingungen zuerst durchfahren. »Herr Professor«, sprach der Kapitän Nemo zu mir, »wenn es Ihnen beliebt, wollen wir den Ort, wo wir uns befinden, und den Punkt, von welchem wir abfahren, genau aufnehmen und feststellen. Es ist 11:45 Uhr mittags. Ich will nun zur Oberfläche des Wassers aufsteigen.« Der Kapitän drückte dreimal auf die elektrische Uhr. Die Pumpen begannen, das Wasser aus den Behältern zu treiben. Der Zeiger des Manometer gab durch den verschiedenen Druck die aufsteigende Bewegung des Nautilus an. Dann stand er still. »Wir sind oben angelangt«, sagte der Kapitän. Ich begab mich zu der in der Mitte befindlichen Leiter, welche zur Plattform führte, kletterte die metallenen Sprossen hinauf und gelangte oben auf dem Nautilus an. Die Plattform ragte nun 80 Zentimeter hervor. Vorder- und Hinterteil des Nautilus zeigten die spindelförmige Gestalt, welchen ihn einer langen Zigarre vergleichbar machte. Ich bemerkte, wie seine Eisenplatten mit dachziegelförmigem Aussehen dem Schuppenpanzer glichen, womit der Körper der großen Landreptilien bedeckt ist. Ich erklärte mir daher als sehr natürlich, dass trotz der besten Fernröhre dieses Fahrzeugs stets für ein Seetier gehalten wurde. Um die Mitte der Plattform bildete das kleine Boot, welches zur Hälfte in den Schiffrumpf eingelassen war, eine leichte Erhöhung. Vorn und hinten standen zwei Gehäuse von mäßiger Höhe vor, mit schiefen Wänden, die zum Teil mit dicken Linsengläsern geschlossen waren. Das eine war für den Steuerer bestimmt, der den Nautilus leitete, das andere für die glänzende elektrische Schiffslaterne, welche die Fahrt mit Licht umgab. Das Meer war prachtvoll, der Himmel rein. Das lange Fahrzeug spürte kaum die weiten Wogen des Ozeans. Ein leichter Ostwind runzelte die Oberfläche der Gewässer. Der nebelfreie Horizont begünstigte die Beobachtung trefflich. Wir hatten nichts in Sicht. Keine Klippe, kein Eiland. Vom Abraham Lincoln keine Spur. Eine unermessliche Öde. Der Kapitän Nemo nahm mit Hilfe seines Sextanten den Höhestand der Sonne auf, woraus sich ihm die Breite ergab. Er wartete einige Minuten, bis das Gestirn am Rand des Horizonts in gleiche Ebene kam. Während er beobachtete, zitterte keine seiner Muskeln, das Instrument wäre in marmorner Hand nicht so unbeweglich gewesen. 12 Uhr mittags«, sagte er. »Herr Professor, wann Sie belieben.« Ich warf einen letzten Blick auf dieses Meer, das in der Nähe der japanischen Küste etwas gelblich war und begab mich wieder hinab in den großen Salon. Hier machte der Kapitän sein Besteck und berechnete mit Hilfe des Chronometers die Länge, welche er durch die vorausgehenden Beobachtungen der Stundenwinkel kontrollierte. Hierauf sagte er zu mir: Herr Arronax, wir befinden uns unterm 137. Grad und 15 Minuten westlicher Länge. Von welchem Meridian aus? Fragte ich lebhaft, in der Hoffnung, seine Antwort werde mir vielleicht seine Nationalität offenbaren. Mein Herr, erwiderte er, ich habe verschiedene Chronometer, die nach den Meridianen von Paris, Greenwich und Washington gestellt sind. Aber Ihnen zu Ehren will ich mich des Parisers bedienen. Aus dieser Antwort konnte ich nichts abnehmen. Ich machte eine Verbeugung und der Kommandant fuhr fort. 37 Grad und 15 Minuten westlicher Länge vom Pariser Meridian ab und 30 Grad 7 Minuten nördlicher Breite, das heißt etwa 300 Meilen vom Gestade Japans. Heute haben wir den 8. November, da zu Mittag unsere unterseeische Forschungsreise beginnt. Gott sei mit uns, erwiderte ich. Und jetzt, Herr Professor, fuhr der Kapitän fort, lasse ich Sie bei Ihren Studien. Ich habe die Richtung Ost-Nordost bei 50 Meter Tiefe angegeben. Hier sind die Karten, womit Sie dieselbe begleiten können. Der Salon steht Ihnen zur Verfügung, und ich bitte um Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Ich blieb nun allein in meinen Gedanken vertieft. Sie waren alle beim Kommandanten des Nautilus. Sollte ich jemals erfahren, welcher Nation dieser seltsame Mann angehörte, welcher keiner anzugehören sich rühmt? Wodurch ist sein Hass gegen die menschliche Gesellschaft, ein Hass, der vielleicht auf schreckliche Rache ausging, hervorgerufen worden? War es einer der verkannten Gelehrten, ein Genie, dem man sein Leben verkümmert hat, ein moderner Galilei, oder einer der Männer der Wissenschaft, deren Laufbahn durch politische Revolution zertrümmert wurde? Ich konnte noch nichts darüber sagen. Mich, den das Schicksal an sein Bord verschlug, dessen Leben er in der Hand hat, nahm er kalt, aber gastlich auf. Nur ergriff er nie die Hand, welche ich ihm reichte. Mir reichte er nie die seinige. Eine volle Stunde blieb ich in diese Gedanken versunken, indem ich das mir so interessante Geheimnis zu durchdringen suchte. Darauf hefteten sich meine Blicke auf die große, über den Tisch gebreitete Karte, und ich bezeichnete mit dem Finger den Punkt, wo die beobachtete Länge und Breite sich kreuzten. Das Meer hat, wie die Festlande, seine Flüsse. Es sind besondere Strömungen, die an ihrer Temperatur und Farbe kenntlich sind. Der merkwürdigste ist unter dem Namen Golfstrom bekannt. Die Wissenschaft hat auf der Erdkugel die Richtung der 5 Hauptströme bestimmt. Einer ist im Norden, ein zweiter im Süden des Atlantischen, ein dritter im Norden und ein vierter im Süden des Stillen Ozeans, ein fünfter im Süden des Indischen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass ehemals noch ein sechster Strom im Norden des Indischen Ozeans existierte, zur Zeit, als der Kaspische und der Aralsee, die nun zu den großen Seen Asiens gehören, nur eine einzige und dieselbe Wasserfläche bildeten. Am dem auf der Karte bezeichneten Punkt nun fließt einer jener Ströme, der Schwarze Fluss, von den Japanesen Kuruskiwo genannt, welcher vom Bengalischen Golf her, wo die senkrechten Strahlen der tropischen Sonne ihn wärmen, durch die Enge von Malakka hindurch längs der Küste Asiens fortläuft, dann im Norden des Stillen Ozeans in runder Krümmung bis zur Aleutengruppe hinzieht, Stämme von Kamperbäumen und andere indische Produkte mit sich fortwälzt und mit dem puren Indigo seiner warmen Gewässer von den Fluten des Ozeans absticht. Mit dieser Strömung war der Nautilus im Begriff zu fahren. Ich verfolgte ihn mit dem Blick, sah, wie er sich in der Unermesslichkeit des stillen Ozeans verlor, fühlte mich mit ihm fortgetrieben, als Ned Land und Conseil an der Türe des Salons erschienen. Meine wackeren Gefährten standen wie versteinert beim Anblick der vor ihren Augen angehäuften Wunder. »Wo sind wir? Wo?« rief der Kanadier. »Im Museum zu Quebec?« »Wenn's meinem Herrn beliebt«, versetzte Conseil, »wäre es eher im Hotel Sommerard.« »Meine Freunde«, erwiderte ich, indem ich ihnen winkte einzutreten, »Sie sind weder in Kanada noch in Frankreich, sondern an Bord des Nautilus, 50 Meter unter dem Meeresspiegel.« »Ich muss meinen Herrn glauben, weil er es versichert«, erwiderte Conseil, »aber offen gesagt, dieser Salon ist gemacht, selbst einen Flamländer, wie ich bin, in Staunen zu setzen.« »Staune nur, Freund, und schaue, denn für so einen starken Klassifizierer wie du gibt's hier zu tun.« Ich brauchte Conseil nicht aufzumuntern. Der brave Junge, über die Glaskästen gebeugt, murmelte schon Worte aus der Naturforschersprache. »Klasse der Gasteropoden. Familie der Buchchiniden etc. Währenddessen fragte mich Ned Land, der wenig Sinn für Conchylien übrig hatte, über meine Unterredung mit dem Kapitän Nemo. Ob ich entdeckt habe, wer er sei, woher er komme, wohin er gehe, in welche Tiefen er uns hinabziehe, kurz, tausend Fragen, welche ich zu beantworten keine Zeit hatte. Ich teilte ihm mit, was ich wusste, oder vielmehr, was ich nicht wusste, und fragte ihn, was er seinerseits gehört oder gesehen habe. »Nichts gesehen, nichts gehört«, erwiderte der Kanadier. »Ich habe nicht einmal die Mannschaft des Bootes gesehen. Sollte sie vielleicht auch elektrisch sein?« »Elektrisch?« »Wahrhaftig, man sollte versucht sein, es zu glauben. Aber Sie, Herr Aronnax«, fragte Ned Land, der immer noch seine Idee hatte, »Sie können mir nicht sagen, wie viele Mann an Bord sind. 10, 20, 50, 100. »Ich kann darauf keine Antwort geben, Meister Land. Übrigens, glauben Sie mir, geben Sie für jetzt die Idee auf, sich des Nautilus zu bemächtigen oder zu fliehen. Dieses Fahrzeug ist ein Meisterwerk der modernen Industrie, und es wäre mir leid, hätte ich es nicht gesehen. Wie mancher würde sich gern unserer Lage gefallen lassen, sei es auch nur, um durch dieses Wunder zu spazieren. Also halten Sie sich ruhig und trachten wir zu sehen, was um uns herum vorgeht.« »Sehen?« rief der Harpunier. »Man sieht ja nichts. Man wird auch von diesem eisernen Gefängnis aus nicht sehen. Wir fahren, wir schiffen blind hinaus.« Diese letzten Worte sprach Ned Land, als es plötzlich stockfinster ward. Die Helle am Plafond erlosch, und zwar so rasch, dass meine Augen darüber Schmerz empfanden, gerade so wie bei dem plötzlichen Übergang aus dem finsteren zum blendenden Licht. Wir blieben still, rührten uns nicht, da wir nicht wussten, welche angenehme oder unangenehme Überraschung uns bevorstand. Da hörte man ein Hin- und Hergleiten, als wenn die Füllungen der Seitenwände sich verschöben. »Jetzt ist alles aus«, sagte Ned Land. »Ordnung der Hydromedusen«, murmelte Conseil. Mit einem Male ward's auf den beiden Seiten des Salon hell, durch zwei längliche Öffnungen. Das Gewässer zeigte sich durch elektrische Einwirkung lebhaft erleuchtet. Wir waren nur durch zwei Glasplatten vom Meere geschieden. Anfangs schauderte mir bei dem Gedanken an die Zerbrechlichkeit dieser Wand, doch sie war durch starke Kupfereinfassung befestigt, so dass sie fast unendlichen Widerstand zu leisten fähig war. Das Meer war im Umfang einer Meile um den Nautilus herum klar zu durchschauen. Welch ein Anblick! Mit der Feder nicht zu beschreiben. Wer vermöchte die Lichteffekte durch diese erleuchteten Streifen und der sanften allmähligen Abstufung bis zu den unteren und oberen Schichten zu schildern? Die Durchsichtigkeit des Meeres ist bekannt. Man weiß, dass es weit klarer ist als das Felsenquellwasser. Die mineralischen und organischen Bestandteile, welche es in aufgelöstem Zustand enthält, erhöhen noch seine Durchsichtigkeit. In manchen Teilen des Ozeans, bei den Antillen, kann man 145 Meter tief den sandigen Meeresgrund mit erstaunlicher Klarheit erkennen, und die durchdringende Kraft der Sonnenstrahlen scheint erst in einer Tiefe von 300 Metern aufzuhören. Aber in der flüssigen Umgebung des Nautilus wurde der elektrische Glanz im Schoße der Wogen selbst hervorgebracht. Es war nicht erleuchtetes Wasser, sondern flüssiges Licht. Nimmt man Ehrenbergs Hypothese an, der an eine phosphoreszente Erleuchtung der Meerestiefen glaubt, so hat die Natur gewiss den Bewohnern des Meeres die wundervollste Anschauung vorbehalten. Ich konnte hier durch das tausendfache Lichtspiel ein Urteil darüber gewinnen. Auf jeder Seite blickte ich durchs offene Fenster in die unerforschten Abgründe. Das Dunkel im Salon hob die äußere Helle, und wir schauten, als sei dies reine Spiegelglas das Fenster eines unermesslichen Aquariums. Der Nautilus schien nicht seine Stelle zu ändern, weil es an Merkpunkten fehlte. Mitunter jedoch ließen die durch seinen Schnabel vor unseren Augen zerteilten Wasserstreifen eine äußerste Schnelligkeit erkennen. In Staunen versunken, lagen wir vor diesen Glasscheiben, keiner unterbrach das bewundernde Schweigen. Dann sprach Conseil: »Sie wollen schauen, Freund Ned. Nun denn, schauen Sie.« »Merkwürdig, merkwürdig«, rief der Kanadier aus, der unwiderstehlich angezogen seinen Zorn und seine Entweichungsprojekte vergaß. »Man würde von weit her kommen, so Wundervolles zu sehen.« »Ah«, rief ich aus, »jetzt begreife ich das Leben dieses Mannes. Er hat sich eine Welt für sich besonders geschaffen, die ihm erstaunliche Wunder vorbehält.« »Aber die Fische«, bemerkte der Kanadier, »ich sehe keine Fische.« »Was liegt Ihnen denn daran, Freund Ned?« erwiderte Conseil. »Sie kennen ja dieselben nicht.« »Ich, gewiss, ein Fischer von Profession«, rief Ned Land. Und es erhob sich ein Streit zwischen den beiden Freunden, denn sie kannten beide die Fische, aber jeder in sehr verschiedener Weise. Es ist jedermann bekannt, dass die Fische die vierte und letzte Klasse der Wirbeltiere ausmachen. Man hat sie richtig definiert. Wirbeltiere mit kaltem Blut und doppeltem Umlauf, welche durch Kiemen atmen und im Wasser zu leben bestimmt sind. Sie bestehen aus zwei Abteilungen. Fische mit Knochen, das heißt, deren Rückgrat aus knochenartigen Wirbeln gebildet ist, und Knorpelfische mit knorpeligen Rückgratswirbeln. Conseil, der weit mehr Kenntnisse über den Gegenstand hatte, wollte nun aus Freundschaft nicht dulden, dass Ned daran so wenig Interesse hatte. Er sprach: Freund Ned, Sie sind ein sehr geschickter Fischer, verstehen diese Tiere zu töten. Sie haben sie in großer Menge gefangen, aber wie man sie einteilt, wissen Sie wohl nicht. Oh ja, erwiderte der Harpunier. Sie werden eingeteilt in Fische, die man isst, und solche, die man nicht isst. Solch eine Einteilung macht ein Fresser, versetzte Conseil. Aber sagen Sie mir, ob Sie den Unterschied von Knochen- und Knorpelfischen wissen. Vielleicht wohl, Conseil. Und die Unterabteilung dieser großen Klasse? Hab keinen Begriff davon, erwiderte der Kanadier. Nun, so hören Sie, Freund Ned, und behalten Sie. Die Knochenfische zerfallen in sechs Ordnungen. Die erste, mit vollständig beweglichen Oberkiefern und Kiemen in Gestalt eines Kammes, begreift 15 Familien, welche drei Viertel der bekannten Fische ausmachen, darunter der gemeine Barsch. Schmeckt ziemlich gut, erwiderte Ned Land. Die der zweiten Ordnung, Afterflosser genannt, haben ihre Bauchflossen am Unterleib und hinter den Brustflossen, nicht an die Schulterknochen geheftet. Sie bildet 5 Familien, wozu die meisten Süßwasserfische gehören, darunter der Karpfen, der Hecht. Pfui, sagte der Kanadier verächtlich. Süßwasserfische. Drittens, fuhr Conseil fort, deren Bauchflossen unter den Brustflossen stehen und unmittelbar an die Schulterknochen geheftet sind. Sie machen 4 Familien aus, wozu die Butten, Plattfische und Meerzunge gehören, etc. Vortrefflich, vortrefflich, rief der Harpunier aus, der die Fische durchaus nur nach der Essbarkeit schätzte. Viertens, fuhr Conseil fort, ohne sich irre machen zu lassen, die Apoden mit langem Leib, ohne Bauchflossen und einer dichten, oft klebrigen Haut. Diese Ordnung bildet nur eine Familie, zu welcher der Aal gehört. Mittelmäßig, versetzte Ned Land. Die fünften haben vollständige und freie Kiefern, ihre Kiemen aber bestehen aus kleinen Trotteln, welche paarweise längs der Kiemenbögen stehen. Diese Ordnung ist nur eine Familie, wozu das Seepferd gehört. Nicht gut, nicht gut, versetzte der Harpunier. Bei einer sechsten Ordnung endlich ist der Kieferknochen an der Seite festgeheftet und die Gaumenwölbung durch eine Naht mit dem Schädel eingezahnt, so dass sie unbeweglich wird. Diese Ordnung hat keine eigentlichen Bauchflossen und besteht aus 2 Familien, wozu der Mondfisch gehört. Schande für eine Pfanne, rief der Kanadier. Haben Sie begriffen, Freund Ned? Fragte der gelehrte Conseil. Nicht das Mindeste, Freund Conseil, war die Antwort. Aber fahren Sie nur immer fort. Sie sind sehr interessant. Die Knorpelfische, versetzte Conseil mit unvergleichlicher Ausdauer, enthalten nur 3 Ordnungen. Umso besser, sagte Ned. Bei dem ersten sind die Kiefern in einem beweglichen Ring verwachsen und die Kiemen öffnen sich in zahlreichen Löchern. Zu dieser gehört nur die Familie der Lampretten. Die sind zu schätzen, erwiderte Ned Land. Bei der zweiten ist der Unterkiefer beweglich. Die 2 Familien dieser Ordnung sind durch Rochen und Haifisch repräsentiert. Wie? Rief Ned. Rochen und Hai in derselben Ordnung? Da ist's rätlich, sie nicht in denselben Behälter zu tun. Die dritten haben, wie gewöhnlich, Kiemen, welche durch eine einzige, mit einem Deckel versehene Spalte sich öffnen. Ein Muster dieser Ordnung ist der Stör. Ah, Freund Conseil, Sie haben das Beste bis zuletzt aufgehoben. Ja, wackerer Ned, erwiderte Conseil. Merken Sie aber, hiermit weiß man nichts, denn die Familien teilen sich in Gattungen, Arten und Varietäten. Aber Freund Conseil, sagte der Harpunier, da sehen wir ja die Arten und Varietäten vor dem Fenster vorüberziehen. Ja, rief Conseil, man sollte meinen, man wäre in einem Aquarium. Nein, erwiderte ich, denn das Aquarium ist ein Gefängnis und diese Fische da sind frei wie die Vögel in der Luft. Ei nun, Freund Conseil, nennen Sie sie doch beim Namen, sagte Ned Land. Ich, erwiderte Conseil, verstehe mich nicht darauf. Das ist eine Sache meines Herrn. Und wirklich, trotz allem Klassifizieren war er kein Naturkundiger und wusste wohl nicht, einen Thunfisch von einem Bonit zu unterscheiden. Gerade im Gegenteil verstand der Kanadier, diese Fische alle zu benennen. Ned und Conseil zusammen hätten einen ausgezeichneten Naturkundigen abgegeben. »Ein chinesischer Hornfisch«, rief Ned Land und irrte nicht. Ein Trupp Hornfische mit plattem Körper und einem Stachel auf dem Rücken trieben sich munter um den Nautilus herum und bewegten die vier Reihen Stacheln, welche auf beiden Seiten ihres Schwanzes wie Borsten starren. Ihre Haut ist wunderschön, oben grau, unten weiß mit goldenen Flecken, die in den düsteren Wellen glänzten. Zwischen ihnen schwammen Rochen, und unter denselben bemerkte ich sehr erfreut den chinesischen Rochen, oben gelblich, unten am Bauch zart rosa und hinter dem Auge mit drei Stacheln. 2 Stunden lang gab ein ganzes Heer von Wassertieren dem Nautilus das Geleite. Mitten in ihrem Spiel, ihren Sprüngen, wie sie um die Wette an Schönheit, Glanz und Schnelligkeit sich hervortaten, zeigten sie sich unseren Blicken in reizender Mannigfaltigkeit. Unsere Bewunderung hielt sich unausgesetzt auf ihrem Höhepunkt. Ned wusste sie zu bestimmen, Conseil zu klassifizieren. Ich entzückte mich an ihren schönen Formen und lustigen Bewegungen. Diese Tiere frei lebend in ihrem natürlichen Element zu schauen, war ein Genuss, der mir noch nie geworden war. Ich will all die mannigfaltigen Gattungen nicht aufzählen, die angelockt vom elektrischen Licht, zahlreicher als die Vögel der Luft um uns her schwammen. Plötzlich ward's wieder hell im Salon. Die eisernen Tafeln schoben sich wieder vor, das bezaubernde Schauspiel hörte auf. Aber ich war noch lange wie im Traum, bis meine Blicke auf die an den Wänden hängenden Instrumente fielen. Die Magnetnadel wie stets nach Nord-Nordost, der Manometer zeigte einen Druck von 5 Atmosphären, was eine Tiefe von 50 Metern bedeutete, und das elektrische Log gab eine Schnelligkeit von 15 Meilen die Stunde an. Ich erwartete den Kapitän Nemo, aber er erschien nicht. Es war 5 Uhr. Ned Land und Conseil begaben sich wieder in ihre Kabine, ich in mein Zimmer, wo ich mein Mahl aufgetragen fand. Es bestand aus einer Suppe von Karettschildkröte, Meerbarbe von weißem Fleisch, deren Leber besonders in köstlicher Zubereitung, und Stückchen Kaiserholokante, die mir schmackhafter als Salmen vorkamen. Den Abend brachte ich mit Lesen, Schreiben und in Gedanken hin. Als der Schlaf mir kam, streckte ich mich auf mein Seegraslager und schlummerte tief, während der Nautilus quer durch die reißende Strömung des schwarzen Flusses fuhr. Ende von Teil 1, Kapitel 14 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Gelesen von Alexander Jäger. Tuttlingen.